Über das rote Land und einen Teil des grauen Landes von Oklahoma fiel sanft der letzte Regen. Aber er drang nicht in die rissige Erde ein. Die Flüge kreuzten wieder und immer wieder die kleinen Furchen der Bäche. Der letzte Regen ließ das Korn und das Unkraut und das Gras am Rande der Straßen rasch wachsen. Und bald begannen das graue Land und das dunkelrote Land unter einer grünen Decke zu verschwinden. Am Ende des Monats Mai wurde der Himmel bleich. Und die Wolken, die in dichten Ballen den ganzen Frühling über herabgehangen hatten, lösten sich auf. Die Sonne brannte hernieder auf das wachsende Korn Tag für Tag, bis die grünen Speere an den Rändern braune Streifen bekamen. Wolken tauchten auf und verschwanden wieder, und nach einer Weile kamen sie überhaupt nicht mehr. Das Unkraut wurde dunkelgrün, um sich zu schützen, aber es wucherte nicht mehr. Die Erde setzte eine Kruste an, eine dünne, harte Kruste. Und wie der Himmel bleich wurde, so wurde auch die Erde bleich. Blassrot das rote Land und weiß das graue Land. In den Wasserrinnen trocknete die Erde zu Staub, zu trockenen kleinen Strömen. Kommunistenkneipe, Kulturstammtisch, heute Arbeiterliteratur, Früchte des Zorns mit Harro und Kamil. Ja, herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Zum zweiten Mal öffnen wir unseren Kulturstammtisch nach einem ersten großartigen Debüt von Kai Degenhardt im Januar zum Arbeiterlied. Widmen wir uns heute einem anderen kulturellen Bereich und begegnen einem Stück der Arbeiterliteratur. Bevor wir mit dem konkreten Thema starten, begrüße ich ganz, ganz herzlich Kamil vom Literaturkollektiv NU im Kulturstammtisch. Hallo Kamil. Hey Haro, freue mich hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass wir beide Zeit gefunden haben, um das hier zu machen. Ich habe dem zweiten Kulturstammtisch etwas entgegengefiebert und mich sehr darauf gefreut. Du hast gerade schon eine erste Leseprobe uns gegeben aus dem Buch Früchte des Zorns, unser Buch, auf das wir uns heute zum ersten Literaturstammtisch sozusagen geeinigt haben. Kamil, du bist Hauptredakteur im Literaturkollektiv und hast das, wenn ich richtig recherchiert habe, 2013 gemeinsam mit Mesut Bayraktar gegründet. Was macht ihr da im Literaturkollektiv? Ja, das hast du richtig recherchiert. 2013 habe ich das mit Mess zusammen gegründet. Mittlerweile sind wir 6 Personen in der Redaktion und wir haben sowohl einen Online-Betrieb, wo wir Literaturkritiken meist zu zeitgenössischen Büchern, aber zum Teil auch zu Klassikern veröffentlichen. Wir haben dort auch Gedichte, haben da auch verschiedene Lesungen, die man sich da zum Teil auch angucken kann. Und was wir darüber hinaus machen, und ich denke, das ist immer so eine ganz große Etappe in unserer Arbeit, ist doch, dass wir Taschenbücher herausbringen. Mittlerweile schon 4 und ich kann so viel an dieser Stelle sagen, dass das 5. in Arbeit ist und hoffentlich auch bald das Licht der Welt erblicken wird. Und es ist nochmal eine ganz besondere Arbeit, gerade an diesem Taschenbuch, wo wir auch ich denke, einen neuen Sprung in unserer Arbeit anstreben oder anpeilen. Also haltet gerne Ausschau danach. Will ich jetzt auch noch nicht zu viel spoilern, aber wir freuen uns schon sehr auf dieses Buch. Heute geht es um ein völlig anderes Buch, Früchte des Zorns. Wir haben ja im Kulturstammtisch immer so ein bisschen die Lockerheit. Ich fand das ganz lustig bei der Vorbereitung auf die Folge, habe ich überlegt, ja, warum haben wir denn eigentlich Früchte des Zorns als erste Überlegung für die Arbeiterliteratur? Was zeichnet das Buch denn so aus? In der Vorbereitung habe ich ehrlich gesagt Mesut gefragt, ich habe mit ihm telefoniert, sag mal, hast du irgendeine gute Idee für einen ersten Aufschlag? Wir wollen das Themenfeld Arbeiterliteratur mit in den Kulturstammtisch aufnehmen. Was bietet sich denn da an? Da haben wir lange hin und her überlegt und haben ehrlich gesagt nichts gefunden. Und dann bin ich irgendwann bei mir im Bücherregal vorbei und habe gesehen, ey, Früchte des Zorns, das hat mir irgendwann mal richtig gut gefallen. Ich weiß nicht mehr genau, was drinsteht, aber ich weiß nur, es war gut. Und dann habe ich mich nochmal ein bisschen reingearbeitet und habe Mesut nochmal gefragt, ich fände das eigentlich ganz cool, wenn wir das machen würden. Mesuts Antwort fand ich dann toll. Ja, geil, machen wir, aber mach das mit Kamil. weil Kamil das Buch gut kennt, ja? Und du hast ja auch schon mit dem Buch gearbeitet, Kamil. Naja, und dann habe ich dich halt angerufen, ich habe Kamil angerufen und lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns gemeinsam ein bisschen auf das Buch vorbereitet. Und was dabei rauskam in dieser Vorbereitung, das könnt ihr dann jetzt hier im Kulturstammtisch hören. Denn wir steigen jetzt ein in das Buch und quasseln jetzt ein bisschen über Früchte des Zorns. Ja, zuerst mal zur Einordnung. Wenn man dieses Buch begreifen will, Früchte des Zorns, erstmal die historische Situation zu begreifen, in der Früchte des Zorns oder die Handlung von Früchte des Zorns eigentlich spielt. Camille, reiß uns doch mal kurz ab, in welcher historischen Situation befinden wir uns, wenn wir das Buch Früchte des Zorns anfangen? Also die Handlung des Romans spielt in den 30er Jahren. Ende der 20er gab es ja den großen Börsencrash, den sogenannten Schwarzen Donnerstag 1929 in Amerika. Vorher dachte man, dass der Wirtschaftsaufschwung ewig gehen wird und war ganz überrascht, dass plötzlich die ganzen Spekulationsblasen geplatzt sind, Leute ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen konnten und unzählige Unternehmen pleite gingen, was natürlich zur Folge hat, dass die Arbeitslosenquote horrend gestiegen ist. Also 1933 war sie auf einem Höchststand von 25% der Bevölkerung, die ohne Arbeit war. Zu damaligen Bevölkerungszahlen waren das knapp 30 Millionen Menschen. Diese Arbeitslosenquote sinkt bis 1944 tatsächlich wieder unter einen Stand von 2%. Und viel davon schreibt man dem 1933 gewählten Roosevelt-Präsidenten zu, der mit seiner New Deal-Politik angefangen hat, mehr staatliche Kontrolle und Subventionen und Börsenaufsichten aufzustellen auch. Aber wenn du mich fragst, ist ein großer Anteil davon, dass es dazu gekommen ist, dass die Wirtschaft sich wiederholt hat, die Kriegsindustrie. Denn 1942 ist die USA in den Zweiten Weltkrieg eingestiegen und dort wurden wirklich alle Leute für diese Wirtschaft dann auch mobilisiert. An dieser Stelle möchte ich auch ganz gerne einen Roman empfehlen von Tom Cromer, den werden vielleicht nicht viele kennen. Cromer hat sich selbst als Sozialist bezeichnet, wo ich ihm durchaus beipflichten würde von dem, was ich von ihm weiß. Und er hat in den 30er Jahren auf der Straße gelebt, in den USA. Und in seinem Roman Warten auf nichts, der vor kurzem auch erst auf Deutsch in deutscher Sprache erschienen ist, schildert er von dieser Zeit, wie es ist, auf der Straße zu leben. Und ich fand einer der prägnantesten Augenblick in diesem Roman, wie es illustriert, wie es diesen Leuten ging und wie schwer es war, ist, dass wenn man nach Arbeit gefragt hat, man einfach ausgelacht wurde. Es ist ein bitterböser Roman, aber er ist wirklich sehr, sehr gut. Wer neugierig ist, findet bei uns auf der Seite auf www.nu-online.net auch eine kurze Rezension, die ich dazu geschrieben habe. Ich kann das wirklich jedem empfehlen. Genau, so viel zu der wirtschaftlichen Situation. Also sie war wirklich desaströs in den 30er Jahren. Die Leute waren wirklich, also die waren wirklich elendig dran auch. Und zur gleichen Zeit im Osten von Amerika kam es zu einem Ereignis, was man heute den Dust Bowl nennt. Der Dust Bowl, das waren verheerende Dürren und Staubstürme, die zwischen 1930 und 36 über den Osten Amerikas hertobten. Es war aber keine willkürliche Naturkatastrophe, sondern der Grund für diese Staubstürme war tauschwertorientierte Urbarmachung. Und zwar hat man Baumwolle und Getreide angebaut und dafür Präriegräser abgerodet, die zuvor maßgeblich damit verantwortlich waren, diesen Staub aufgefangen zu haben, dass es also nicht dazu kam. Und natürlich sind dann die Ernten der Kleinbauern, die hauptsächlich Pächter waren, ausgeblieben. Bald waren sie zahlungsunfähig und die Banken haben sie alle gnadenlos enteignet. Und wir sprechen hier wirklich von Hunderttausenden Farmern, die plötzlich ohne Land und ohne Arbeit dastanden. Es war tatsächlich 15% der Bevölkerung von Oklahoma, die daraufhin den Osten verlassen haben. Und all diese Leute sind Richtung Westen gezogen. Und zwar aufgrund von Handzetteln, die es von West nach Ost geschafft haben, wo drauf stand, dass Obstpflücker gesucht wurden. Und für die Farmer war das sowas wie ein Hoffnungsschimmer, wie ein gelobtes Land, was dort irgendwo im Westen auf sie wartet. Und so sind sie massenhaft wirklich in diese Richtung gezogen dann. Ja, die Handzettel. Da beginnt quasi die eigentliche Handlung in dem Buch. Vielleicht geben wir dem Buch mal ein bisschen Substanz, weil haben wir jetzt gerade erstmal die historische Einordnung abgerissen. Der Roman ist zwar fiktiv, aber spielt in dieser historischen Situation. Und wie ist Früchte des Zorns denn aufgebaut, Kamil? Bevor wir vielleicht noch über diese Handzettel sprechen, die diese größere Bewegung, diese Massenmigration mit befördern. Vielleicht nochmal übergeordnet, wie ist der Roman aufgebaut als Ganzes? Also wie ich es gerade schon so ein bisschen umrissen habe von der historischen Situation, und du hast das richtig gesetzt, der Anfangspunkt könnte man diese Handzettel beziehungsweise diesen Dust Bowl, diese Staubkatastrophe nehmen. Und im Zentrum der Handlung ist vor allem eine Familie, Familie Joad, die wirklich Herz und Handlungsträger dieses Romans sind. Der Roman ist so aufgebaut, und ich stelle es mir auch ein bisschen so vor, dass Steinbeck vor der Aufgabe stand, zu sagen, okay, ich habe hier einen riesigen Themenkomplex, der unzählige Leute umfasst. Ich möchte aber, dass die Leute das sowohl miterleben können, als auch, dass sie es überblicken können. Und das ist keine leichte Aufgabe, sowas in einem Roman dann auch hinzubekommen. Und deswegen hat Steinbeck das in zwei geteilt. Also die Kapitel wechseln sich immer ab. Er hat einmal Kapitel wie dieses kleine Intro, was ich vorhin vorgelesen habe, die so ein bisschen die großen Bewegungen, die gesamtgesellschaftliche Bewegung dieser Leute im Blick hat und den gesellschaftlichen Zusammenhang dabei auch betrachtet. Auch die Bewegungen der Natur, wie eben mit dem Staub auch vorgelesen. Und auf der anderen Seite, und das sind immer die längeren Kapitel, also wir sind wirklich mehr in der Handlung bei den Joads drin, ist es die Erzählung der Joads. Es ist die Geschichte von einer insgesamt 13-köpfigen Familie, könnte man sagen, wobei einer hinzugekommen ist, aber da kommen wir nachher noch zu, die wirklich all ihr Hab und Gut auf einen alten LKW schmeißen, dann alle versuchen, da irgendwie drunter Platz zu bekommen. Ich glaube, mit $150 in der Tasche sich dann auf den Weg machen in den Westen. Und man muss sagen, so diese Erzählung der Joads selbst, es ist so, als würde man uns wirklich in die Handlung werfen, als würde man uns mit in diese Reise setzen. Es ist das lebendige Detail, die sinnliche Anschauung durch handelnde Figuren, denen wir dort begegnen. Während die großen Bewegungen eher einen gewissen Lehrcharakter haben. Also sie wollen immer wieder das, was wir vielleicht im Nahen erlebt haben, dann nochmal in Kontext setzen und uns helfen, dort einen besseren Überblick darüber zu bekommen. Wobei man da auch sagen muss, die sind nicht einfach theoretisch runtergeschrieben. Sie haben auch sehr starke sinnliche Momente. Zuweilen ist es sogar so, dass manchmal in diesen Lehrcharakterstellen, wo es um Ausbeutung von Mensch und Natur geht, oder die Route 66, die Straße, wo die alle drüber sind, dass genau an diesen Stellen auch immer mal wieder Stimmen von anderen Farmern reinkommen, ohne dass sie groß benannt werden. Das erinnert manchmal fast sogar ein bisschen an einen griechischen Chor, wie man ihn in den alten Dramen und Tragödien auch lesen kann, dass dort immer wieder so ein Kollektiv spricht oder einzelne Stimmen aus einem Kollektiv heraus. Es gibt aber natürlich auch noch andere Passagen. Wir werden nachher auch noch mal eine kleine hören darüber, wie sie aufgebaut sind. Generell schreibt der Steinbeck hier alles in der dritten Person. Also es ist keine Ich-Erzählung oder so, sondern er ist mal näher, mal weiter weg, aber ist schon immer über den Figuren. Genau. Und vielleicht noch interessant, also einmal auf dieser Ebene des Kleinen, also die Familie, die wird von den Dingen, die ihnen widerfahren, es ist von Diskriminierung über Fremdenhass, Konkurrenz werden sie erleben, Armut, auch soziale Gewalt, sehr viel Not, aus der aber dann auch oft sehr schöne Solidarität entsteht, auch Polizeigewalt. Und auf der großen Ebene haben wir auch Abwägungen über Banken, über Profit. Also es gibt zum Beispiel eine so eine kleine Passage, die ich vielleicht hier kurz vorlesen kann, wo es heißt, Großvater hat Indianer, Vater hat Schlangen umgebracht für das Land. Vielleicht können wir die Banken umbringen. Sie sind schlimmer als Indianer und Schlangen. Und dann geht es weiter mit, die Bank ist mehr als Menschen sind, das sage ich dir. Sie ist ein Ungeheuer. Menschen haben sie geschaffen, aber sie können sie nicht kontrollieren. Da zeigt sich dann auch schon, wie Steinbeck dann auch dieses Dilemma dieser Leute, die es vielleicht auch gewohnt sind, in diesen nicht immer ganz, also in diesen ländlichen Gebieten irgendwie auch um sich selbst zu sorgen, und wenn es ein Problem gab, zum Zweifel auch mal eine Flinte rausholen, um das zu klären, dass sie aber jetzt mit etwas konfrontiert sind, was sie einfach nicht so am Kragen packen können und loswerden können. Und dieses Zusammenspiel vom Großen und Kleinen, was sich immer wieder ineinander spiegelt, ist wirklich sehr stark. Und Steinbeck hat auch gut daran getan, zu gucken, dass die konkrete Handlung der Joads immer dabei im Vordergrund ist. Also es ist kein Roman, der da auch irgendwie große Abhandlungen der Psychologie macht, sondern es wirft uns immer wieder in die Handlung. Und durch die Beziehungen der Menschen erfahren wir dann auch viel über die Figuren selbst, ohne dass wir jetzt ein Fenster in ihre Psyche bräuchten. Interessant zum Beispiel ist auch, wie zum Teil wirklich man das Gefühl hat, dass dort auch marxistische Theorie abgearbeitet wird. Ein gutes Beispiel dafür sind die Traktoren, weil in dieser Zeit nach und nach immer mehr Maschinen da auch in die Landwirtschaft ins Spiel kommen. Und ich glaube, einer der Figuren sagt das ganz salopp: Ein Traktor schiebt 10 Familien raus. Wir merken da halt auch, wie Fortschritt, oder es ist sehr gut, also Steinbeck schafft es sehr gut auch zu zeigen, wie Fortschritt etwas ist, was in kapitalistischen Verhältnissen sich gegen die Arbeiter kehrt, anstatt dass es etwas ist, was ihnen hilft bei ihrer Arbeit. Ja, kann mir zum einen genau die marxistischen Vermutungen, die man durch das ganze Buch, also schon anfänglich, bekommt man das Gefühl, Steinbeck hat hier marxistische Denkmuster mit eingebaut. Und wo du gerade den Punkt Traktor angesprochen hast, das stand hier natürlich ganz repräsentativ für diese Industrialisierung, für auch diese Umwälzung der Zeit, für eine Technisierung. Es wird eben nicht simpel darauf verwiesen, die Maschine ist der Feind. Also ganz ähnlich wie wir es auch von Marx kennen, nicht das Arbeitsmittel als den Feind zu erkennen, ich muss die Maschine zerschlagen, wie wir das von Maschinenstürmern oder Weberaufständen kennen, wo man gegen diese Rationalisierung der Prozesse arbeitet, sondern die Eigentumsfrage ist die, die formuliert werden muss. Und dann können Traktoren, Technisierung äußerst vorteilhaft sein, auch für die arbeitende Klasse. Es gab ja eine Stelle, die fand ich gerade für den Traktor sehr, sehr hervorstechend. Da schreibt Steinbeck: Vater hat Geld geborgt von der Bank und jetzt will die Bank das Land. Die Landesgesellschaft, das ist die Bank, wenn sie Land besitzt. Will Traktoren und keine Familien auf dem Land. Ist ein Traktor schlecht? Ist die Kraft, die den langen Furchen aufwirft, schlecht? Wenn dieser Traktor uns gehörte, wäre es gut. Nicht mir, sondern uns. Wenn unser Traktor die langen Furchen aufwerfen würde in unserem Land, wäre es gut. Nicht in meinem, in unserem Land. Dann würden wir den Traktor lieben, wie wir das Land geliebt haben, als er noch unser war. Aber dieser Traktor tut zweierlei. Er wirft die Furchen auf und vertreibt uns aus unserem Land. Es besteht kaum ein Unterschied zwischen dem Traktor und einem Tank. Und die Stelle fand ich besonders interessant, denn in diesem Prozess, in dem sich auch die Familie Joad repräsentativ uns was Konkretes an die Hand gibt, was wir ansonsten auch gerade bei Marx immer in der Abstrakten lesen, sind wir durch die Familie Joad sehr nah dran, immer wieder uns im Konkreten zu bewegen. Das sind auch diese Wechsel zwischen den Kapiteln, was Kamil eben schon beschrieben hat, als das Große und das Kleine. Wir sind bei dem Kleinen immer wieder bei der Familie und sind sehr, sehr konkret an den Menschen, an den Schicksalen. Und dann wechseln wir immer wieder in den Kapiteln und sind wieder im Großen und kriegen auch abstrakte Eindrücke von Systemfragen. Mit den Traktoren, das hat mich erinnert an die sogenannten Luditen. Die Luditenbewegung, ganz anfänglich englische Arbeiter, als es noch um die ursprüngliche Akkumulation ging im 19. Jahrhundert. Bei dieser drohenden sozialen Verelendung, die Luditen entgegenblickten, bei der einsetzenden Industrialisierung, haben diese Textilarbeiter, die haben versucht, in einem Kampf wirklich die Maschinen zu zerstören. Das um die Zeit 1814 muss man dazu sagen, wenn die Maschine zerschlagen wird und die Maschine auch keinen Einzug findet in den Arbeitsprozess, dann bleibt der Status quo aufrechterhalten. Und das wäre die günstigste Situation für die Klasse. Und dem widerspricht Marx ja dann doch sehr deutlich. Zum Beispiel hat er auch ein Kapitel im Kapital. Eine Maschine vermindert Arbeitszeit, sagt er ganz deutlich. Und schiebt hier auch einen Satz rein, den ich mir noch angestrichen hatte. Wenn, träumte Aristoteles, der größte Denker des Altertums, wenn jedes Werkzeug auf Geheiß oder auch vorausahnend das ihm zukommende Werk verrichten könnte, wie des Daedalus Kunstwerke sich von selbst bewegten oder die drei Füße des Hephaistos aus eigenem Antrieb an die heilige Arbeit gingen, wenn so die Weberschiffe von selbst webten, so bedürfte es weder den Werkmeister der Gehilfen noch für die Herren der Sklaven. Und das ist, was die Akteure in Früchte des Zorns erst begreifen müssen. Diese unsichtbare Macht, der sie da gegenüberstehen, diese nicht mehr eben einfach mit der Flinte abknallen können, ihren materiellen Gegner, sondern mit etwas Größerem jetzt konfrontiert sind, was sie vertreibt, was sie in die Migration treibt. und noch gar nicht so richtig begreifen, was das eigentlich ist. Da setzt dieses Buch an. Die Fakten sind eigentlich schon geschaffen. Die Familie Jode wird vertrieben durch einen ökonomischen Zwang, durch Eigentumsverhältnisse. Und jetzt muss während dieser Migration, während dem Weg über die Road 66, Stück für Stück verstehen, was sind das eigentlich für Mechanismen, die hier auf uns einwirken. Genau, Kamil, hast du dazu noch was Ergänzendes zu diesem Einstieg und vielleicht auch zu dieser Technisierung? Ja, also du hast den Faktor schön in Kontext gesetzt und auch ausgeführt. Viel habe ich dazu nicht mehr zu sagen, aber gerade diesen Abschnitt, den du gelesen hast, finde ich extrem stark. Also dem gehen noch schon einige Passagen über den Traktor voran. Wir haben dann auch eine Szene, wo wir noch in Oklahoma sind und die Traktoren kommen, um diese alten Gebäude abzureißen, weil die Banken die da alle weghaben möchten. Und da zum Teil sind das Bekannte, die da kommen und deren Gebäude dann einfach abreißen und sie dann auch schon mit der Flinte stehen und sagen so, geh weg, du wirst das hier nicht machen. Die dann aber sich selbst verteidigen und sagen, ja, aber ich muss auch meine Kinder irgendwie ernähren. Also da sieht man auch, wie das einfach die Farmer untereinander dann auch spaltet. Das ist das eine. Dann hatten wir das ja schon mit diesem Destruktivcharakter angesprochen. Aber gerade diese Formulierung, dieser Vergleich von dem Traktor und dem Panzer, das fand ich dann auch nochmal besonders stark von Steinbeck, weil uns das hier nochmal sensibilisiert. Das ist nicht nur einfach du wirst arbeitslos dadurch, weil dieser Fortschritt gekommen ist. Das ist soziale Gewalt. Dir wird Gewalt angetan in diesem Moment. Und mit diesem einen Bild schafft es Steinbeck, das da auch nochmal zu verdeutlichen. Und in dem Roman findet man das wirklich sehr viel. Immer wieder auch wirklich sachliche Themen mit Poesie, dann wieder zurückgreift da auch in die konkrete Situation der Jodes, die du ja auch gerade schon ein paar Mal wieder angeführt hast. Also es ist wirklich, wie soll man sagen? Ich glaube, Brecht hat einmal gesagt, wenn es ein Schriftsteller schafft oder ein Künstler ein Weltbild zu vermitteln, dann hat er schon sehr viel geschafft. Man müsste vielleicht noch davor setzen, ein realistisches, aber Steinbeck ist das auf jeden Fall gelungen und er hat eine sehr organische, sehr lebendige Art und Weise dafür sich ausgesucht. Auch die ganzen Figuren, die immer wieder vorkommen. Also ich sagte, es gibt einmal diesen dritten Erzähler, aber jede Figur ist auch irgendwo Selbsterzähler. Also kaum eine Figur schafft es, ein paar Seiten nicht ohne irgendwas nochmal von sich preiszugeben aus der eigenen Vergangenheit, was uns dann auch nochmal einen tieferen Einblick gibt, sowohl in die Geschichte der Leute und sie uns auch näher rückt. Also wir können gar nicht anders, als uns mit diesen Leuten zu solidarisieren. Und je mehr wir verstehen, wie nahezu aussichtslos deren Situation ist, desto mehr erzeugt das auch bei uns was beim Lesen. Worauf ich aber dann später nochmal zu sprechen kommen möchte. Da wir schon so viel auch über die Figuren und wie sehr der Roman getragen wird, zwar auch von Steinbecks Beschreibung von der Natur, von der Umgebung. Da ist es fast schon dokumentarisch, was Steinbeck da für eine Atmosphäre einfängt. Aber natürlich, du hast es auch vorhin so benannt, Herz und Handlungsträger bleiben die lebendigen Figuren, bleibt die Familie Jode. Und Kamil, vielleicht stellst du uns nochmal zumindest die wichtigsten Figuren vor, die im Kern der Handlung stehen, denn ich glaube, die gesamte Familie hat über 10 Mitglieder. Ich glaube, alle können wir nicht abbilden hier in der Folge. Aber es gibt natürlich Familienmitglieder, die mehr im Zentrum der Handlung stehen. Ja, sehr gern. Ich hätte nur noch eine Sache zu dem Aufbau oder dem Stil, weil ich denke, es ist wirklich erwähnenswert, dass die Dramaturgie dieses Buches, dieses Romans, sich nicht so sehr aus irgendeinem Vertuschen oder so ergibt. Also wenn man zum Beispiel Dostojewski liest, dann spitzt sich da auf alles eine Situation zu, dann gibt es eine riesige Leerstelle. Und dann steigen wir danach wieder ein und fragen uns, was ist denn eigentlich passiert? Das ist bei Steinbeck gar nicht so. Steinbeck legt die ganze Zeit auf totale Offenlegung der Handlung. Und wenn man sich das vor Augen führt, was er hier, glaube ich, auch möchte, dann ist es sein Ziel auch dort, dieses Wissen an die Hand der Leser zu geben und sie auch zu befähigen, auch ihre eigene Lage vielleicht besser zu erkennen. Und falls du es noch erlaubst, bevor wir zu den Figuren kommen, würde ich auch noch eine kurze Leseprobe hergeben von einer Lehrcharakterpassage. Lass hören. Das ist ein bisschen weiter im Roman. Ich denke, wir haben schon vieles angerissen, was eigentlich erklärt, worüber hier gesprochen wird. Deswegen lege ich einfach mal los. Das Land im Westen wird unruhig unter der beginnenden Veränderung. Die Weststaaten werden unruhig wie Pferde vor einem Gewitter. Die großen Eigentümer werden unruhig. Sie spüren die Veränderung und wissen nichts von dem Charakter dieser Veränderung. Die großen Eigentümer schlagen zu auf das Unmittelbare, auf die sich vergrößernde Regierung, die wachsende Einheit der Arbeiterschaft und die neuen Steuern und die neuen Pläne, ohne zu wissen, dass diese Dinge Ergebnisse sind, nicht Ursachen. Ergebnisse, nicht Ursachen. Die Ursachen liegen tief und sie sind einfach. Die Ursachen sind Hunger im Bauch, millionenmal vervielfacht. Hunger in der Seele, Hunger nach Freude und ein wenig Sicherheit, millionenmal vervielfacht. Muskeln und Gehirne, die wachsen, arbeiten und schaffen wollen, millionenmal vervielfacht. Die letzte klare, bestimmte Funktion des Menschen, Muskeln, die arbeiten wollen, Gehirne, die schaffen wollen, über das einfache Bedürfnis hinaus. Das ist der Mensch. Eine Mauer zu bauen, ein Haus, einen Damm und in die Mauer und in das Haus und in den Damm etwas vom Menschen zu legen und den Menschen etwas zurückzubringen von der Mauer, den Damm, dem Haus. Die harten Muskeln vom Heben, die klaren Linien und Formen vom Schaffen. Denn der Mensch, anders als jedes organische und anorganische Ding im Universum, wächst über seine Arbeit hinaus, klimmt die Stufen seiner Vorstellung empor, läuft seinen Kenntnissen voraus. Und dies mag man sagen vom Menschen, wenn Theorien sich ändern und zusammenbrechen, wenn Schulen Philosophien, wenn enge, dunkle Wege des nationalen, religiösen, ökonomischen Denkens wachsen und zerfallen, greift und strauchelt der Mensch vorwärts, unter Schmerzen manchmal und vergebens. Wenn er vorwärts geschritten ist, mag er zurückreiten, aber nur einen halben Schritt, niemals den ganzen. Dies soll man sagen vom Menschen und es wissen. Dies soll man wissen, wenn aus den schwarzen Flugzeugen die Bomben auf den Marktplatz fallen, wenn Gefangene getreten werden wie die Schweine, wenn zerschossene Körper sich im Staub wälzen. Dann soll man es wissen. Wäre der Schritt nicht getan, wäre der vorwärts strauchelnde Wille nicht mehr am Leben, so würden keine Bomben fallen und keine Kehlen durchgeschnitten werden. Fürchte dich vor der Zeit, da keine Bomben mehr fallen, aber die Bombardierenden leben. Denn eine jede Bombe ist der Beweis dafür, dass der Geist des Menschen nicht gestorben ist. Und fürchte dich vor der Zeit, da die Streiks aufhören und die großen Unternehmer leben. Denn jeder kleine geschlagene Streik ist Beweis dafür, dass der Schritt getan wird. Und dies sollst du wissen. Fürchte die Zeit, da der Mensch nicht mehr leiden und sterben wird für ein Ideal. Denn diese eine Eigenschaft ist die Grundlage der Menschheit. Diese eine Eigenschaft ist der Mensch, einmalig im Universum. Genau, also ich denke, die Wucht seiner Sprache, der Blick auf die menschlichen Leiden und auf den Widerstand, der daraus erwächst, der wird in dieser Passage sehr gut deutlich. Und es ist, wie gesagt, nur eine Facette dieser Lehrcharakterstellen, die doch immer sehr kreativ gelöst sind. Aber hier haben wir einmal wirklich den Erzähler, der direkt spricht und diese Dinge auch direkt an- und ausspricht. Ja, also es ist schon wirklich eine Deutlichkeit, wo gar nicht, wie du ja sagst, da ist gar nicht viel zwischen den Zeilen versteckt, sondern Dinge werden auch von Steinbeck sehr klar benannt. Für die Zuhörer, die das Buch vielleicht auch noch nicht kennen, können wir jetzt nochmal die groben Personen, die Figuren, die für uns das Buch so lebendig machen, vorstellen. Kamil, ordnest du die wichtigsten Familienmitglieder, ja, ganz kurz skizzieren vielleicht, wer spielt die große Rolle in dem Buch? Sehr gerne. Also wie du schon sagtest, es sind insgesamt 13 Personen, also eigentlich 12, die 13. auf die komme ich gleich. Und es sind auch mehrere Generationen, die da zusammentreffen. Es fängt an bei dem Großvater und der Großmutter, die natürlich auf diesem Land groß geworden sind und ewig nur dort gelebt haben. Dann geht es in die nächste Generation, wo der Onkel John ist, der Vater von Tom, einer der wichtigsten Figuren der Tom, auf den komme ich auch gleich. Dann sein Vater, der alte Tom, die Mutter, die sind so ein bisschen aus der mittleren Generation. Dann nochmal eine Generation darunter haben wir Rose von Sharon. Das ist die Tochter, die schwanger ist und verheiratet ist mit einem Nachbarsjungen oder Nachbarsmann namens Conny. Dann gibt es noch den ältesten Bruder, den klammere ich ein bisschen aus. Der ist auch nochmal sehr eigen, ja. Hat nicht unbedingt eine tragende Rolle in der Handlung. Dann gibt es da noch die ganz kleinen Kinder, Winfried und Ruthie. Ich glaube, die sind 10 und 12, irgendwas so um den ja. Dreh rum. Und dann gibt es natürlich Tom und den Ex-Prediger Casey. Also alle spielen eine Rolle, alle sind sehr lebendig auf den Seiten, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber wer wirklich die Handlung vor allem trägt, das sind Leute wie Casey, Tom und auch die Mutter. Also diese drei würde ich auch gerne nochmal näher darauf eingehen. Aber fangen wir vielleicht generell so ein bisschen mit der Darstellung dieser Familie an. Und zwar wird sehr deutlich, dass der Steinbeck in seiner Haltung als Schriftsteller auf jeden Fall diese Leute als die fortschrittliche Klasse erkannt hat. Sei dahingestellt, wie sehr er sich politisch dazu geäußert hat in seinem eigenen Leben. Aber es wird auf jeden Fall klar, dass diese Leute es sind, denen er, glaube ich, am liebsten die Zukunft auch in die Hand geben würde. Sie haben ihre Stärken, wie zum Beispiel, dass sie sehr lebensnah, authentisch sind, sehr direkt in ihrem Umgang, manchmal sogar ein bisschen taktlos und schroff, aber trotzdem immer sehr ehrlich und irgendwie auch ein konstruktiver Moment da drin. Da könnte man zum Beispiel den Umgang mit Onkel John heranziehen, weil Onkel John hat mal eine junge Frau gehabt, die schwanger wurde und eines Abends ging es ihr schlecht und sie wollte eigentlich zu einem Arzt und er hat es so weggewischt und gesagt so, ja, es vergeht über die Nacht. Sind nur Bauchschmerzen. Genau. Und am nächsten Okay. Tag ist sie verstorben und das Kind auch und seitdem ist er wirklich, hat er ganz schlimme Schuldbewusstsein, trinkt auch viel und suhlt sich so ein bisschen in seinen Sünden, könnte man sagen. Und die Familie hat da schon ein Ohr für, aber auch manchmal nicht so sehr, weil sie natürlich selbst auch in einer Notsituation sind und konfrontieren ihn dahingehend auch sehr, sehr, ja, wie ich schon sagte, etwas schroff zum Teil. Trotzdem immer sehr ehrlich und irgendwie hat man das Gefühl, sie wollen ihn nicht runtermachen, aber sie wollen ihm auch nicht zu viel Raum lassen, sich so ein bisschen in seinen Schuldgefühlen zu suhlen. Ja, also sie sind vor allem sehr zäh, widerständig, extrem solidarisch, fleißig. Das sind wirklich Leute, die trotz den größten, widrigsten Umständen einfach nicht den Kopf in den Sand stecken. Also die kriegst du nicht klein. Auf der anderen Seite sind sie aber auch ziemlich, ziemlich naiv. Also es gibt da so kurz bevor sie nach Kalifornien rüberfahren, fragt ja Tom seine Mutter, gibt es eigentlich Berge zwischen hier und Kalifornien, Mutter? Also die gehen auf eine Reise, wo sie wirklich alles auf eine Karte spielen und sie wissen nicht mal, was sie auf diesem Weg irgendwie erwartet. Oder auf der anderen Stelle gibt es den Mann von der Rose von Sharon, der darüber sich Vorstellungen macht, oder die beide sich Träume machen, wie sie vielleicht in die Stadt ziehen und er was studieren wird. Dann fragt sie, wie lange das dauert. Er sagt, ja, bis zum Winter habe ich das bestimmt erledigt. Also man merkt so, die kommen da einfach von diesen Hinterlanden und haben von dem Städteleben und was sie dort alles erwartet, einfach noch gar keine Ahnung. Es ist als Leser sympathisch, man schmunzelt da auch drüber. Andererseits in der Situation, wo sie stecken, kriegt man da auch immer so ein bisschen Bauchweh bei. Ja, man erfährt auch nur wenig über ihren Bildungsstatus. Also sie kommen ja fast schon aus subsistenzwirtschaftlichen Bedingungen, kümmern sich um ihre Farm, sind Landarbeiter. Tom sagt auch sehr anfänglich, mein Vater hat nie viel geschrieben. Er konnte es so gut wie jeder andere, wenn er musste, aber er hat es nicht gerne getan. Also wir reden hier wirklich nicht von einem Bildungsmilieu. Man weiß sehr viel von der Welt nicht. Man kam in den Lebensumständen, die man kannte, kam man irgendwie zurecht. Auf die war man eingeschworen. Und jetzt verändert sich alles. Also von heute auf morgen gefühlt verändert sich ja eine sehr aufeinander eingestellte Familienkonstrukt, wo jeder seine Aufgabe erfüllt. Plötzlich funktioniert das alles nicht mehr. Und damit sind alle gleichermaßen mit einer komplett neuen Situation, denen sie überhaupt nicht Herr werden können. Und sie auch gar nicht wissen, was jetzt auf sie zukommt. Ne? Vor allem, hast du ja gerade gesagt, ne? Was kommen uns da eigentlich Berge entgegen? Ich finde das eigentlich auch sehr sinnvoll. Ja, sind da irgendwelche Widerstände, die wir zu erwarten haben? Ja, keine Ahnung. Sie wissen es alles nicht. Sie haben keine Ahnung. Ja, ganz genau, ja. So die Situation, also was da ja auch eigentlich passiert ist, dass dadurch, wie du schon gerade sagtest, dass sie das Farmleben aufhören, sie jetzt eigentlich in ein Lohnarbeiterverhältnis auch irgendwie gedrückt werden. Also sie wollen schon dort nach im Westen und auch auf einer Plantage arbeiten, aber das wird ja nicht mehr so sein wie vorher. Ein kleines Haus, das sagt die Mutter immer wieder, dass sie sich das wünschen würde, ein kleines weißes Haus in Kalifornien, hier auch darauf achten, dass sie ja kleines Haus, das sind einfach 12 Leute und sie spricht von einem kleinen Haus, also auch sehr bescheiden in ihren Wünschen, wenn man so möchte. Und dann haben wir halt auch die alte Generation, die sich natürlich viel schwieriger mit dieser Veränderung tut. Also man kann da wirklich durch die verschiedenen Altersklassen gucken, wie gut sie damit klarkommen, auch jetzt dieses alte Leben zu verlassen und die ganze Vergangenheit, die da irgendwie dranhängt und in dieses Neue zu kommen. Genau. Ja, dann wollen wir doch gerne mal uns die erste Figur, die wirklich erstaunlich ist und in meinen Augen einer der größten Frauen in der Literaturgeschichte, und zwar Mrs. Joad anschauen. Ich möchte da auch gleich mit einer kleinen Leseprobe einsteigen, wo Steinbeck sie uns selber vorstellt, um da ein bisschen Kontext zu geben. Der Tom war 4 Jahre im Gefängnis, und zwar, weil er an einem Tanzabend von einem mit einem Messer bedroht wurde. Die hatten beide getrunken und er hat ihn mit einer Schaufel niedergeschlagen. Und dafür hat er eigentlich 7 Jahre bekommen, aber nach 4 Jahren kommt er jetzt früher raus und macht sich auf den Weg nach Hause zu seiner Familie. Er ist wirklich der erste Joe, den wir kennenlernen, und er ist so ein bisschen, das ist eigentlich ein klassischer Trick in der Literatur, dass man eine Figur nimmt, die irgendwie länger nicht da war oder in ein neues Gebiet kommt. Und als Leser begleiten wir sie und erfahren so nach und nach mehr von dem Land und von den Leuten. Tom ist diese Figur und er trifft auf dem Weg auch einen Prediger, einen Ex-Prediger namens Casey, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, und machen sich dann auf den Weg zu der Familie. Das alte Haus ist abgerissen und dann geht es weiter zu Onkel John, wo sie hören, dass dort die Familie jetzt ist. Als erstes trifft er seinen Vater und das ist schon sehr interessant, weil der Vater überhaupt nicht damit rechnet, dass er jetzt kommt und man sich ja auch denken kann, okay, wir müssen hier bald die Zelte abbrechen und gehen in den Westen. Unser Sohn ist noch im Gefängnis, wir werden ihn zurücklassen müssen. Plötzlich taucht da der verloren geglaubte Sohn auf. Vater sieht ihn und fällt, glaube ich, der Hammer aus der Hand, weil er gerade irgendwas am Arbeiten ist und ist sehr aufgeregt, aber gleichzeitig irgendwie, wie das vielleicht ist, so zwischen Vater und Sohn einerseits und dann vielleicht noch aus dem ländlichen Gebiet, wo man auch irgendwie tough und hart sein muss, können sie das auch nicht so richtig zum Ausdruck bringen. Ich glaube, da stand dann auch die Zeile, als er aber neben seinem Sohne stand, schien er verlegen und befremdet. Wo er sich so diese Nähe jetzt gerade zu seinem Sohn haben will, weiß er gar nicht, wie er das zum Ausdruck bringen soll. Und sein erster Gedanke, der ihm kommt, ist, packt seinen Jungen und sagt, komm, wir gehen zu der Mutter. Das heißt, er will ihn direkt zu der Mutter schleppen, weil er da auch ahnt, so, okay, da wird dieser Ausdruck, der sich gerade vielleicht bei mir anstaut, sich vielleicht auch entfalten können. Naja, und dann gehen sie dorthin und dann kommt folgende Stelle. Tom stand da und blickte hinein. Seine Mutter war schwer, aber nicht dick. Aufgedunsen vom Kinderkriegen und von körperlicher Arbeit. Sie trug einen weiten Kittel aus grauem Tuch, das einmal bunt geblümt gewesen war, aber jetzt war die Farbe verwaschen und das kleine Blumenmuster war nur noch etwas heller grau als der Untergrund. Ihr Kittel fiel ihr bis zu den Knöcheln und ihre breiten, nackten Füße bewegten sich schnell und geschickt über den Boden. Ihr dünnes, stahlgraues Haar war im Hinterkopf zu einem spärlichen kleinen Knoten zusammengesteckt. Die starken, ein wenig gefleckten Arme waren bis zu den Ellbogen nackt und ihre Hände waren plump und empfindlich wie die eines rundlichen kleinen Mädchens. Sie blickte hinaus in den Sonnenschein. Ihr volles Gesicht war nicht weich, es war beherrscht und gütig. Ihre braunen Augen schienen alles Tragische erfahren zu haben. Sie schienen über Schmerz und Leiden gegangen zu sein, wie über Stufen zu einem hohen, ruhigen und übermenschlichen Verständnis. Sie schienen sich ihrer Stellung bewusst zu sein, schienen sie anzuerkennen und zu begrüßen. Ihre Stellung als Bollwerk der Familie, eine Stellung, die ihr nicht genommen werden konnte. Und da der alte Tom und die Kinder weder Schmerz noch Furcht erfahren konnten, wenn sie, die Mutter, es nicht wusste, hatte es sie sich längst abgewöhnt, für sich selbst Schmerz und Furcht zu empfinden. Und da sie alle, wenn etwas Frohes geschah, auf sie blickten, um zu sehen, ob die Freude auch sie berührte, war es ihr zur Gewohnheit geworden, aus den unzulänglichsten Dingen Frohsinn zu gewinnen. Aber besser noch als Frohsinn war Ruhe. Auf ihre Unerschütterlichkeit konnte sich jeder verlassen. Und aus ihrer großen und zugleich demütigen Stellung in der Familie hatte sie Würde gewonnen und eine saubere, stille Schönheit. Durch ihre Eigenschaft als Helfende waren ihre Hände sicher, kühl und ruhig geworden. Ihre Stellung als Vermittlerin hatte sie unparteiisch gemacht, gerecht und unfehlbar in ihrem Urteil wie eine Göttin. Sie schien zu wissen, dass wenn sie schwankte, die Familie erschüttert war. Und dass sollte sie jemals wirklich tief in ihrem Inneren unsicher sein oder verzweifelt, die Familie fallen und ihr Lebenswille zerstört sein würde. So lernen wir Mrs. Jode kennen. Und Es ist total schön, das jetzt nochmal so von dir zu hören, weil ich das Buch erst kürzlich wieder durchgelesen habe. Und jetzt nochmal, weil das doch Worte sind, die eher am Anfang des Buchs fallen, das beschreibt sie und wenn man ihre Entwicklung dann jetzt vor Augen hat, ist wirklich ein total interessanter Charakter. Also die Mutter ist schon so wie eben von Steinbeck beschrieben. Ist schon eine ganz tolle Figur. ja, das ist auch das, genau wie du sagst, das ist das Schöne hier, weil man könnte sagen, okay, literarisch ist es vielleicht besser, erstmal eine Figur handeln zu lassen. Und dann können wir als Leser irgendwann an diesen Punkt kommen, diese Sachen auch über sie zu sagen. Aber er nimmt es hier vorweg und er macht das sehr, sehr tollkühn, aber auch sehr stark, also mit sehr starken Ausdrücken, wenn wir uns die Wortwahl angucken, die er hier irgendwie benutzt. Und es ist aber auch ein Trick dabei. Der Trick liegt nämlich am Ende, wo er sagt, dass wenn sie erschüttert ist, dass dann die ganze Familie zerfällt. Das heißt, er gibt uns hier schon den Hinweis, die Mutter, auf die müssen wir schauen. Wenn der Punkt kommt, wo sie ins Straucheln gerät, dann müssen wir um alle fürchten. Und das ist wahr. Es ist auf jeden Fall wahr und es wird sich bewahrheiten, dass sie wirklich dieses Zentrum, sie ist der Zement, der das alles zusammenhält auch. Ja, und sie bemüht sich auch sehr, dieses Gravitationszentrum zu bleiben, alle möglichst nah an sich zu binden. Und sie bemüht sich da sehr und ohne jetzt zu viel Handlung vorwegzunehmen, darf ich glaube ich schon sagen, es gelingt ihr leider nicht an jeder Stelle, jeden Planeten quasi in ihrer Laufbahn zu halten. Sie gibt sich wirklich jede innerste Mühe, für ihre Familie da zu sein und diese zentrale Rolle da zu erfüllen. Auf jeden Fall, was sie da alles für Kräfte mobilisiert und was sie dabei einfach alles schafft, es ist einfach eindrucksvoll. Natürlich muss man hier auch sehen, es folgt kurz darauf so eine Art Familienratssitzung, kurz vor der Abfahrt, wo sich alle nochmal besprechen und dabei wird jetzt auch sehr gut die Hierarchie der Familie klar. Also die Männer sind in der ersten Reihe, die Frauen dahinter, Kinder sowieso ganz weit weg, der Opa, der eigentlich schon sehr dement ist und sich oft wie ein kleines Kind verhält, ist trotzdem noch offiziell das Familienoberhaupt. Also er muss das erste Wort sagen, auch wenn es Unsinn ist, dass er da redet. Aber auch da schon gibt es nämlich eine Stelle und da geht es um diesen Prediger, den ich vorher schon einmal erwähnt habe. Er will nämlich, oder die Frage ist, so kommt er, kann er mit uns mitkommen? Und in diesem Familienrat wird dann auch entschieden, okay, kommt er mit uns mit? Und wenn er mit uns mitkommt, ist er im Prinzip auch in der Familie aufgenommen. Und natürlich machen sie sich berechtigte Sorgen. Sie sind schon 12 Leute auf diesem klapprigen Wagen, völlig überfüllt ist, wo, wenn man, so wie er beschrieben ist, sich einmal anguckt, sich bangen muss, ob er überhaupt um die erste Kurve drum kommt. Und sie wollen dann noch eine 13. Person draufhieven. Und eigentlich kippt alles eher so in die Richtung zu sagen, weniger, also Tom setzt sich noch dafür ein. Aber dann ist es die Mutter, die nach vorne tritt und sagt so, wir Jones, und dann nennt sie noch ihren Mädchennamen, der mir gerade nicht einfällt, Mir auch nicht. wir haben noch nie einen zurückgelassen, sagt sie dann. Und sie ist dann so diese treibende Kraft, die das auch durchsetzt. Und da gibt es auch in dieser Passage schon, das habe ich mir auch rausgeschrieben, diesen Satz, sie warteten, bis Mutter durch den dunkelnden Hof zurückkam, denn Mutter war ein mächtiges Mitglied im Familienrat. Also wirklich schon von Anfang an. Und im Laufe der Reise wird ihre Rolle nur bedeutender. Ich glaube, sie bekommt auch noch den Rücken gestärkt, dass Casey nicht nur mit auf diese Reise kommt, sondern eigentlich damit auch einen Familieneintritt erhält. Als ehemaliger Prediger, der sehr viel Wert darauf legt, immer wieder zu betonen, dass er eben kein Prediger mehr ist, weil der Geist nicht mehr in ihm wohnt, bekommt sie, die Mutter, für diese Argumentationslinie Unterstützung von ihrer Schwiegermutter, die Großmutter, die noch mit in der Familie ist. Denn hier sehen wir noch ein komisches Verhältnis zur Religion. Die Großmutter ist ja doch sehr angetan von Casey, also dem ehemaligen Prediger. Es ist immer gut, einen Prediger dabei zu haben, wie so ein Glücksbringer. Und der kann dann immer ein paar schöne Worte sagen und kann das Essen segnen und arm. Und die Oma ist ja auch so ein bisschen ulkig. Die beiden Großeltern sind beide, die haben so einen ulkigen Faktor. Die sind auf ihre alten Tage ein bisschen merkwürdig geworden. Lebt irgendwie die oberflächlichen religiösen Riten in dieser Familie? Wirklich religiös ist, glaube ich, gar keiner. Also so richtig überzeugend hat sich niemand wirklich mit religiösen Fragen beschäftigt. So erscheint mir das. Aber man ist halt guter Christ. Und dann hat man auch gerne einen Prediger mit dabei. Ja, da gebe ich dir ganz recht. Das Lustige ist mit diesem Ex-Prediger, das ist ja, zieht sich fast wie so ein Joke schon auch immer ein bisschen durch, dass immer wieder alle nach dem Prediger rufen und er eigentlich immer wieder sagt, ich bin eigentlich nicht der Prediger. Aber leider hat Casey da verloren, weil sogar selbst der Erzähler nennt ihn den Prediger. Und wenn der Erzähler das schon macht, dann wird er das nicht so leicht los, zumindest. Er will es nicht. Er führt auch viele Gründe an, warum er das nicht mehr will. Das ist eine größere Auseinandersetzung, die eine eigene Literaturkritik wert wäre. Caseys Abwege von seinem Glauben. Aber wir müssen erstmal festhalten, Jim Casey ist die, würde ich sagen, nächste wichtige Figur, die wir genau im Auge behalten müssen, wenn wir Früchte des Zorns lesen. Richtig, wir können auch gerne zu ihm übergehen, außer du hast noch was zu der Mutter. Aber auch nur in einem Satz. Wir haben eigentlich sehr klassische patriarchale Machtverhältnisse innerhalb dieser Familienstruktur. Das sehen wir auch in diesem Rat der Zusammenkunft, wo maßgeblich erstmal die Männer vorne sitzen, dann hat es noch eine Altershierarchie, aber es gibt auch patriarchale Verhältnisse. Und trotzdem, trotz dieses patriarchalen Musters, ist gerade in dieser Umbruchssituation, in die die Familie Jode gerät, wirkt der Vater häufig ratlos und weiß gar nicht mehr, mit sich weiterzuhelfen. Und die eigentliche Triebfeder für die nächsten Handlungsschritte ist sehr häufig die Mutter. Und die Konfliktlinien zwischen Vater und Mutter werden auch immer deutlicher. Und die Mutter lässt sich auch überhaupt nicht mehr den Ton angeben vom Vater. Stück für Stück wird das Kräfteverhältnis zwischen Mutter und Vater zugunsten der Mutter sich verändern. Ja, ganz richtig. Es gibt später auch noch eine Stelle im Buch, wo die beiden das sogar untereinander so ein bisschen besprechen, aber das werde ich jetzt unseren Zuhörern nicht vorwegnehmen. Ja. Da kann man sich drauf freuen. Ist gar nicht so einfach, man will ja nicht spoilern. Ja, genau. Also hier und da, also ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, das Buch kann man eigentlich ganz gut in drei Teile unterteilen. Und zwar haben wir einmal so diese Heimkehr von Tom und die Vorbereitung, dann haben wir den Weg über die Route 66 und schließlich dann Kalifornien. Und wir bewegen uns hier viel in diesem ersten Teil, werden hier und da vielleicht ein bisschen was von Dingen, die dann nachkommen, erwähnen, aber generell wollen wir schon diese Dinge auch offen lassen, damit wer das Buch noch lesen will, das einfach für sich auch nochmal erleben kann auch. Ja. Genau, dann kommen wir doch zu Jim Casey und den muss man immer so ein bisschen zusammen direkt auch mit Tom nehmen. Wie gesagt, Tom kommt aus dem Gefängnis wieder. Die erste Person, die er trifft, ist der, abseits von einem Lastwagenfahrer, der ein Stück mitnimmt, ist Jim Casey, der lange Prediger war und sich jetzt, naja, dann auf eine Wanderschaft gegeben hat, weil er es irgendwie nicht mehr so richtig gespürt hat, dass der Geist ihn verlassen hat. Das hast du, glaube ich, vorhin auch schon einmal gesagt. Und der zieht jetzt durch dieses Land, wo diese Katastrophe und gleichzeitig diese Aufbruchstimmung irgendwie stattfindet und schließt sich dem Tom sehr schnell an. Das Interessante bei Casey ist, dass er als ehemaliger Geistlicher mit sehr vielen Idealen an die Dinge herangeht. Aber man kann in ihm eigentlich etwas, auch eine Bewegung sehen, die sich, wenn man so möchte, auch in unserer Geschichte oder in der Geschichte der Menschheit, beziehungsweise auch in der Denkgeschichte irgendwie stattfindet. Und dazu kann man eigentlich einen schönen kleinen Auszug von, das ist eigentlich auch nur ein Satz, von Marx' Einleitung zur hegelischen Rechtsphilosophie. Da sagt er an einer Stelle, ganz kleiner Moment, die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion, in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie, in die Kritik der Politik. Und von diesem Idealismus hin zu einer materialistischeren, es ist noch keine ganz materialistische, weil eben noch sehr viele allgemeine Begriffe bei ihm und Ideale eine Rolle spielen, aber dorthin könnte man Casey eigentlich ganz gut verorten. Und um ihm vielleicht nochmal seinen Gedankengut selber aussprechen zu lassen, hier auch nochmal eine ganz kurze Leseprobe. Ach, was zum Teufel? Es gibt keine Sünde und es gibt keine Keuschheit. Es gibt nur das, was die Menschen tun. Es ist alles ein Teil von ein und derselben Sache. Und manches, was die Leute tun, ist gut und manches ist nicht gut. Aber das ist auch alles, was man sagen kann. Nein, ich kenne niemanden, wo Jesus heißt. Ich kenne ein Buch mit Geschichten, aber ich liebe nur die Menschen. Manchmal liebe ich sie so, dass ich beinahe zerspringe. Und ich will sie glücklich machen. Und deshalb habe ich ihnen vorgepredigt, weil ich geglaubt habe, davon würden sie glücklich. Weshalb müssen wir immer alles an Gott oder an Jesus hängen? Vielleicht habe ich gedacht, vielleicht ist alles nur die Männer und Frauen, die wir lieben. Vielleicht ist das der Heilige Geist, der menschliche Geist und das Ganze, was wir drumherum reden. Vielleicht haben alle Menschen eine große Seele und jeder hat einen Teil davon. Ich habe mal gehört, wie jemand in einem Gedicht gesprochen hat, wo es drin heißt, alles, was lebt, ist heilig. Wenn alle zusammenarbeiten, nicht einer für den anderen, sondern einer für das Ganze, dann ist das richtig und dann ist das heilig. Man merkt also in diesem Abschnitt sehr viel, wo er herkommt, wo sein Gedankengut herkommt, was ihn da auch zu den Menschen und irgendwie vielleicht auch zu einer Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse ein Stück weit treibt. Denn Casey wird im Laufe dieses Romans, ähnlich wie Tom, auch eine Entwicklung machen. Also er steckt eigentlich, wenn wir ihn kennenlernen, schon in einer drin, die sich dann aber durch diese Reise und durch das viele Elend, was er auch sieht, durch die Armut, durch viel der Ausbeutung auch. Das fängt schon zum Beispiel an, wenn die Leute am Anfang ihr ganzes Hab und Gut verkaufen. Sie verkaufen ihr ganzes Hab und Gut, um irgendwie noch Geld für diese Reise zu bekommen. Und weil das gerade Hunderttausende gleichzeitig machen, kommen da irgendwelche Aasgeier von anderen Städten zum Teil und geben denen Apfel und Ei zum Teil dazu. Aber sie wissen so, sie haben gar keine andere Wahl, als das Geld zu nehmen, was sie ihnen anbieten, weil sie sonst gar nichts haben und diese Überfahrt erst recht nicht schaffen. Und solche und weitere Dinge, die Casey immer mehr beobachtet, führen ihn dazu, immer mehr auch einen Blick dafür zu entwickeln, wo eigentlich das Problem liegt und sich immer mehr von seinem vielleicht allgemein menschlichen Bild, ob er es bis zum Ende ganz schafft oder nicht, sei dahingestellt, aber mehr und mehr davon abzurücken. Eine Partei zu ergreifen, dort eher für eine werdende und auch schon eine bestehende Arbeiterklasse. Wie du es ja beschreibst, alle Figuren durchlaufen eine Entwicklung innerhalb dieses Buchs. Also keiner endet da, wo das Buch anfängt, sondern es ist sehr dynamisch. Und es gibt ein Schlüsselereignis für sowohl Jim Casey als auch für Tom Joad. Die ist für beide sehr kennzeichnend, ist eins von mehreren Schlaglichtern, worauf in dem Roman immer wieder Licht geworfen wird, nämlich auch die Gewalt. Die Gewalt, die ausgeübt wird, auch vom System. Also diese Exekutivgewalt wird ganz unbeschönigt, ganz deutlich von Steinbeck auch beschrieben, dass die Funktion, die die Polizei hier ausübt, ist ganz im Sinne der Herrschenden, der Besitzenden. Und ich hatte erst überlegt, ob ich hier irgendwas von Staat und Revolution irgendwie vorlese. Aber ich habe eine so schöne Stelle auch einfach in Früchte des Zorns gefunden, nämlich ein kleines Gespräch im Rahmen dieses Gesprächs, beziehungsweise das, was dann sich anschließt an das Gespräch, findet eine starke Politisierung von Tom Joad statt und auch der finale Anschluss oder Anstoß dafür, dass aus Jim Casey nicht nur ein Ex-Prediger wird, sondern das, was er später wird, wozu du, Kamil, vielleicht noch am Ende seiner Entwicklung, wo wir Jim Casey dann am Ende sehen. Aber in dieser Schlüsselsituation, über die ich ganz kurz was möchte, sind alle Familienbeteiligte, einschließlich Jim Casey, bereits in einem Camp auf dem Weg nach Kalifornien. Und es fährt eine schöne Limousine, fährt in das Camp rein. Das ist nicht sehr gewöhnlich, dass so ein schickes Auto da rein fährt und es bildet sich so eine kleine Menschentraube um das Auto. Es steigt dann auch ein ja, wohlhabender Mann aus, sieht man an seiner Kleidung, die wird ausreichend beschrieben in dieser Chevrolet-Limousine. Der Mann steigt aus dem Auto und fragt in diese Menschentraube: Wollt ihr Arbeit? Und die Männer gucken sich so ein bisschen um, sagen: Natürlich wollen wir Arbeit. Ja, wo gibt es denn welche? Alle suchen in diesen Tagen Arbeit und konkurrieren auch umeinander um die Arbeit. Und dann entsteht dieses Gespräch. Wenn ihr Arbeit wollt, in Thule Country, da wird jetzt Obst reif. Wir brauchen eine Menge Pflücker. Floyd, und das ist die interessante Person aus diesem Camp, die hier jetzt eine wichtige Rolle spielt, fragt diesen reichen Mann: Vergeben Sie denn Arbeit? Er antwortet: Ja, ich habe das Land unter Vertrag und gebe Arbeit. Und die Männer hatten jetzt eine große Gruppe gebildet. Also die Leute werden immer interessierter daran, dass wir hier offensichtlich ein gutes Geschäft machen können. Dann kommt aber die entscheidende Frage, denn Floyd fragt den Reichen: Was zahlen Sie denn? Er antwortet: Kann ich noch nicht sagen. Wahrscheinlich 30 Cent. Dann die Frage: Warum können Sie es nicht sagen? Sie haben doch schon einen Vertrag gemacht, oder? Dieses Gespräch führt dazu, dass der reiche Mann, der wird hier immer als der Kontraktor beschrieben, immer unzufriedener wird mit der Situation, weil er dachte, er könnte hier günstige Arbeitskräfte leicht zusammenkriegen, die er dann im Preis auch immer noch mal etwas drücken kann. Das ist nämlich der stetige Umstand, dass die Arbeiterklasse gegeneinander entweder gespalten wird oder in Konkurrenz zueinander tritt, um möglichst günstige Arbeit zu verkaufen. Die Reaktion von dem Reichen auf diese etwas zu vielen Nachfragen von Floyd. Er sagt dann kurz zu seinem Beifahrer, der dann aussteigt und einen Polizeistern am Hemd trägt: Was ist los? Die Pistolentasche hüpft beim Gehen auf und ab. Kennst du den Kerl hier? Welchen? Fragt der Polizist. Den hier. Was hat er denn gemacht? Scheint ein Roter zu sein. Wiegelt die Leute auf. Wenn der Bursche es ernst meint, weshalb bringt er dann Bullen mit? Fragt Floyd. Und dann wird eine Geschichte kreiert, bei dem Floyd angeblich gesehen wurde bei einem Einbruch, bei einem Autohof, und es entsteht sogar eine Schießerei. Und in diesem Gespräch wird sehr deutlich, was die drei Personen sind, oder die drei Funktionen innerhalb dieses Arbeitsmarktes. Wir haben einmal den Eigentümer, den Kontraktor. Er will Arbeitskräfte kaufen für seine Produktion. In dem Fall ist es eine Pflück wird irgendwas gepflückt, irgendein Obst. Wir haben die Arbeiter, die ihre Arbeitskraft verkaufen. Und auf diesem Markt trifft das aufeinander. Wenn die Preisfindung zu Ungunsten der Eigentümer stattfindet, dann wird man könnte sagen, als regulatorische Größe zugunsten der Eigentümer die Polizei herangeholt und auch scharf geschossen. Floyd kann zwar fliehen und wird nicht erschossen von den Bullen, aber Jim Casey wird verhaftet. Und Jim Casey kommt ins Gefängnis und findet dort Gelegenheit, neue Sichtweisen zu entwickeln. Aber das kann Kamil gleich nochmal genauer erzählen. Aber das fand ich eine ganz entscheidende Stelle, die auch nicht einmalig ist, sondern das Buch zeigt immer wieder die Funktion der Polizei auf. Welche Funktion hat der Staat als Instrument zur Unterdrückung der beherrschten Klasse durch die herrschende Klasse? Diese Funktion der Gewalt, diese Funktion der Polizei wird immer wieder und wieder und wieder drastisch dargestellt. Camps werden von Polizisten niedergebrannt und so weiter. In dieser einen eben, an diesem Streitgespräch zwischen Floyd und dem Kontraktor entlädt sich das halt bis hin in eine Schießerei. Ja, also das, was du mit der Polizeigewalt, die dort dargestellt wird und dass sie sich sehr klar im Dienste der Herrschenden auch begreift. Also wenn man es mit Literatur zu tun hat, dann kann man auch immer schön in Räumen denken und dass allein schon dort der Kontraktor mit dem Polizisten im einen Auto sitzt, sagt eigentlich schon alles aus in diesem Augenblick. Und dass er dann in diesem Moment dann da rauskommt, wo er gebraucht wird, wo ein kritischer Moment kommt, um das durchzusetzen, was der Kontraktor will. Damit veranschaulicht uns Casey seine Stellung in der Gesellschaft auch sehr klar. Und wir sind jetzt schon ein bisschen in weiteren Teilen des Romans. Die Familie Joad wird dann verschiedene Camps fahren. Das sind eigentlich Arbeitercamps, die sich nahe von möglichen Arbeiten dann auch irgendwie ansiedeln, wo sie immer versuchen, irgendwo sich anzuheuern. Und diese Camps sind in der Regel alle von der Polizei umstellt und bewacht. Also sind eigentlich wirklich wie kleine Arbeitslager. Dem zum Kontrast gestellt wird es in dem Buch auch noch ein staatliches Camp geben, was interessant ist. Ich glaube, das ist von Steinbeck auch der Versuch darzustellen, dass es auch anders funktionieren kann, ohne irgendeine exekutive Gewalt, sondern dass man sich auch autonom mit eigenen Regeln dort organisieren kann. Wir werden dem auch gegenübergestellt. Und um zu Casey und seiner Politisierung zu kommen, es ist interessant, weil wenn er dann im Gefängnis ist, erzählt er später eine Episode davon. Lange wird er dann nicht bleiben, aber auch Steinbeck, sobald er verschwindet, sagt uns schon, dass wir ihn wiedersehen werden. Also auch wir nehmen hier wahrscheinlich nicht zu viel vorweg. Erzählt er eine kleine Episode, wie einer abends, wo er sein Essen bekommen hat, alleine angefangen hat zu schreien, dass er das nicht essen will. Und natürlich wurde er ignoriert. Aber irgendwann haben die anderen Insassen auch angefangen zu schreien. Und durch diese Kollektivierung dieser Forderung kam plötzlich neues Essen. Und das war ist dann für Casey so ein besonderer Moment, wo er nochmal was sieht, was er vorher vielleicht nicht gesehen hat, wo er eine Möglichkeit in all dem Elend entdeckt, die ihm trotz seiner doch sehr menschenliebenden Art ihm so nicht klar war in der Art und Weise. Ja, und von dort aus geht er dann tatsächlich Schritte Richtung, ich würde sagen, vielleicht eine Art Gewerkschaftsführer. Hat aber immer noch so seine idealistischen Seiten. Und von hier aus würde ich eigentlich ganz gern zu Tom gehen, außer du hättest da noch was zu ergänzen. Genau, diese Philosophie des Kollektiven, die Casey da entwickelt, als Erzeugnis aus dem, was die Religion ihm nicht geben konnte. Aber wir können das eigentlich fast rückwärts rollen, weil was Casey erkennt, ist, okay, mit einem können sie es machen, aber nicht mit vielen. Und im Prinzip ist Tom einer, der auch diesen Weg läuft, allerdings ein bisschen anders. Tom ist, wie wir schon gesagt haben, er kann lesen und schreiben, kann ein bisschen an Autos rumarbeiten, das hat er im Gefängnis gelernt, aber ist ansonsten auch ein Farmer und nicht ein besonders gebildeter Mann, obwohl er schon ein kluges Köpfchen ist. Es gibt mehrere Passagen, wo wir merken, dass er schon durchaus auch gerissen ist. Gleich am Anfang, wenn wir ihn kennenlernen, gibt es da so eine Szene, wo ein Lastwagenfahrer von seinem Chef ein Kärtchen reingesteckt bekommen hat, von wegen Mitfahrer sind verboten. Und Tom sieht das und geht dann zu dem Fahrer und sagt ihm gleich so, ja, du bist doch nicht so ein Schwein, der von seinem Arbeitgeber sich sowas vorgeben lässt. Also sagt ihm, gibt ihm sofort die Wahl, sich entweder mit einem von seinen Leuten zu solidarisieren oder eigentlich als Lakai dazustehen von seinem Chef. Und mit solchen kleinen Kniffen schafft es Tom immer mal wieder auch durchaus seine Intelligenz unter Beweis zu stellen und auch gut anzuwenden. Aber er ist auch so ein kräftiger Kerl, einer, der anpacken kann und einer, der sich vor allem nicht gefallen lassen will. Er hat keine großartige Moral, wie es vielleicht der Casey ist, wie es der Casey hat. Er ist immer sehr neugierig, wenn der Casey spricht, aber vor allem auch spricht Casey ja auch schon von einer Moral, die sich irgendwie aus dem Himmel gezogen ist und runter auf die Erde. Und das interessiert ihn sehr. Und ich glaube vor allem so, dass Casey irgendwie dieses Schicksal der Menschen in die Hände der Menschen damit auch legt. Das ist etwas, was Tom sehr zu denken gibt bei all dem. Aber Tom braucht auf jeden Fall eine Weile, bis diese Dinge auch irgendwie in ihn greifen, weil in erster Linie ist er auch für seine Familie da. Das ist ihm das Wichtigste und das merkt man auch. Er wird sowas wie, er und die Mutter werden immer zentraler im Laufe dieser Odyssee. Und die beiden entwickeln sich mit am meisten, würde ich sagen, und von ihnen hängt auch mit am meisten irgendwie ab. Und Tom merkt Stück für Stück, damit ich mich hier wehren kann, geht das nicht so wie damals, als ich in dieser Schlägerei war und die mit dem Schaufel meine rübergehauen habe. Ich bin hier in einer Situation, die ich so erstens nicht lösen kann. Und er merkt ähnlich wie ein Casey, aber vielleicht auch ein bisschen andere Wege, weil die beiden trennen sich auch eine Weile, merkt er auch, alleine kann ich das auch nicht machen. Das ist etwas, das man wirklich nur in einem Kollektiv, in einer Organisation, wenn man so möchte, überwinden oder überhaupt irgendwie bekämpfen kann. Und von dort aus geht er diesen Weg. Also man könnte sagen, sie kommen ein bisschen von entgegengesetzten Richtungen auf dasselbe zu. Trotzdem bleibt ein Unterschied. Ich würde Casey bis zum Ende des Romans irgendwie auch noch einen Humanisten nennen, der so ganz diesen Sprung nicht gemacht hat. Und wie es mit Tom ausgeht, ich glaube, auch das würde ich eigentlich ganz gut unseren Lesern überlassen. Aber auf jeden Fall ist Tom eine zentrale Figur und jemand, wo wir schon immer wieder auch merken, in kleinen Episoden, zum Beispiel gibt es einmal so einen Tankstellenbesitzer, der die ganze Zeit am Jammern ist und fragt, wo soll das denn alles hinführen? So, ich sehe die ganzen Leute, die hier vorbeifahren, so viel Elend und Armut. Und irgendwann rastet Tom aus und sagt ihm so, hör mal, was soll das hier mit deinem, wo soll das hinführen? Du willst doch nur da sitzen und jammern die ganze Zeit. Also Tom ist dann auch so einer, der will in die Aktivität übergehen, der will die Dinge auch irgendwie anpacken. Der kann das gar nicht leiden, wenn man ihn in eine passive Situation bringt dabei auch. Solche Szenen kommen immer wieder. Und immer wieder, wenn Tom sowas hört, dann wird er direkt irgendwie auch wild. Kann man sich auch erklären, glaube ich, mit Blick auf seine eigene Familie, weil der sieht, wie die jeden Tag sich durchkämpfen und sieht, wie die an ihre Grenzen gehen. Zum Beispiel die Mutter, aber auch andere Familienmitglieder. Und wenn er dann einfach so einen vor sich sieht, der den Kopf in den Sand steckt, das macht ihn dann einfach fuchsteufelswild auch. Also er ist da schon konsequent in seinen Ansichten. Er ist definitiv kein Heuchler. Und es landet auch mehr und mehr auf seinen Schultern. Also merkt auch, dass die Verantwortung immer größer wird für ihn und dass die Mutter ihn auch als immer entbehrlicher sieht. Manchmal fragt man sich, wie wäre diese Reise überhaupt gelaufen, wenn Tom noch im Gefängnis gewesen wäre oder die verpasst hätte. Ja, das stimmt. Tom hat auch große Bedenken anfänglich. Er muss eigentlich immer wieder mal ein bisschen überredet werden, denn er ist sich gar nicht sicher, ob er diese Reise angehen will. Diese Reise bedeutet nämlich auch, den Staat verlassen. Und damit verstößt er erstmal offiziell gegen seine Auflagen, denn er ist auf Bewährung erstmal aus dem Knast. Heißt, er muss sich im Staat aufhalten. Jetzt will die Familie aber los, bringt ihn in einen Entscheidungsprozess. Und das folgt immer wieder, dass er in Situationen gedrückt wird, in denen er sich dann entscheiden muss und er auch häufig das riskante Spiel wählt. Das für ihn riskante Spiel ist, verfolgt ihn eigentlich immer wieder. Gut. Wir wollten ja nicht über das Ende reden. Wir wollten ja das Ende nicht vorwegnehmen. Wir möchten ja dem Zuhörer noch die Möglichkeit geben, das Ende von dem Buch selber zu erfahren beim Lesen. Es ist nämlich an dieser Stelle noch mal eine ganz klare Empfehlung, dieses Buch mal in die Hand zu nehmen. Ja, wenn ich dazu gleich was sagen darf, also Ja. als wir in der Konzeption hierfür waren, war ich eigentlich erst ein großer Verfechter dafür, auch über das Ende zu reden. Ich möchte es an dieser Stelle eigentlich nur so ein bisschen anteasern, ohne ins Inhaltliche zu gehen, aber zumindest zu sagen, dass ich habe vorhin gesagt, dass die Mutter eine der größten Frauenfiguren in der Literaturgeschichte ist. Und das Ende dieses Romans ist auch eines der stärksten Enden, das ich, glaube ich, je in einem Roman gelesen habe. Also greift zu diesem Buch, lest es Ja, und kommt lest bis zu das diesem Ende. Ende. Ihr werdet Nicht enttäuscht, das ist nicht wirklich. enttäuscht werden. Definitiv. Ja. Also, das Ende, das hat mich auch dieses Mal. Ich wusste ja, was passiert. Ich habe es jetzt für die Folge, habe ich das Buch nochmal gelesen und ich wusste, was passiert. Und trotzdem, es sind, glaube ich, wirklich die letzten beiden Seiten, die bedeuten nochmal sehr, sehr viel. Ich möchte aber, bevor wir auf Steinbeck eingehen, wenn du mir erlaubst, noch auf einen anderen Teil zu sprechen kommen. Und zwar der große Begriff der Proletarisierung. Davon spricht eigentlich ein Großteil dieses Buchs. Wir haben sicherlich noch Themen wie, wir haben Armut, wir haben eine Industrialisierung, wir haben diese Polizeibrutalität. Aber wir befinden uns in einem Prozess, in dem eine Familie repräsentativ für einen größeren Bevölkerungsanteil aus einer Situation, die man subsistenzwirtschaftlich nennen könnte, sehr, sehr schnell gewaltsam in eine proletarische, lohnabhängiges Verhältnis, Gesellschaftsverhältnis auch kommt. Der Kapitalismus entwickelt sich sehr, sehr ungleichzeitig. Das kennen wir. Was wir hier erleben bei der Familie der Jodes oder auch das, was im Rahmen dieses Dust Bowls historisch passiert ist, ist nicht das, was wir als ursprüngliche Akkumulation lesen. Es ist auch nicht idyllisch. Also weder die ursprüngliche Akkumulation noch das, was den Jodes passiert, ist in irgendeiner Form idyllisch. Es sind einmal so benannt Shawnee Land- und Viehgesellschaften, die die Leute da vertreiben. In der ursprünglichen Akkumulation wird erklärt, wie das erste Kapital überhaupt erst entsteht und wie aus Frondiensten, aus Fronarbeiten Lohnarbeiter werden. Das sehen wir hier nicht. In Früchte des Zorns sehen wir nicht die Geschichte der ursprünglichen Akkumulation. Es gibt bereits einen entwickelten Kapitalismus in den USA in den 30er Jahren. Der ist sogar in vollem Gange. Es gibt bereits den Fordismus. Der Kapitalismus durchläuft auch schon regelmäßige Krisen. Also wir stehen nicht am Ursprung des Kapitalismus. Aber in dem kleinen Kosmos, in dem sich die Familie Jode aufhält, wo sie leben, kommen sie quasi erst verzögert an einen Punkt, in dem ihr Verhältnis zur Gesellschaft sich verändert. Also während in den Metropolen schon die große Produktion in den Fabriken den amerikanischen Alltag darstellt und auch der Klassenkampf schon tobt, leben diese Farmer in der Peripherie in Oakland noch eigentlich von der Hand in den Mund. Und dann dieser Prozess der Proletarisierung. Ja, wie eine Naturkatastrophe bricht dieser Dust Bowl ein und alles muss sehr, sehr, sehr, sehr schnell gehen. Ja, es entstehen zwar schon mehrere Missernten im Vorfeld, aber plötzlich haben wir einen äußeren Schock. Wir haben einen Schock von außen. Und der beschleunigt einen Prozess, der offensichtlich in anderen Teilen der Welt oder auch anderen Teilen der USA bereits schon eingetreten ist. Die Land- und Viehgesellschaften, die Banken, die stellen jetzt die Eigentumsfrage und zwingen diese Familie erstens in die Flucht. Sie werden wirklich vertrieben, aber sie stehen auch in ihrem Gesellschaftsverhältnis ganz anders da, denn sie sind auf einmal frei. Und zwar nach Marx frei im doppelten Sinne. Ja, und zwar unmittelbar zu den Produktionsmitteln. Sie sind wie früher eben Sklaven, Leibeigene. In anderen Gesellschaftsverhältnissen sind sie jetzt Lohnabhängige. Das ist der Kern von Früchte des Zorns, nämlich unter einem Brennglas zu sehen, wie diese Proletarisierung von dieser Familie, in der sie nichts mehr hat, außer ihre Arbeit, die sie verkaufen kann. Und sie haben wirklich, diese Familie Jode hat nichts mehr, außer ihre Arbeit, und die müssen sie verkaufen. Und zwar zu den Bedingungen, die ihnen die Welt ihnen anbietet. Und die sind äußerst brutal. Und das zeichnet dieses Buch. Ja, da kann ich nur vielleicht ein, zwei Sätze noch zu sagen. Was natürlich passiert ist, dass sie nicht direkt in so einem Lohnverhältnis landen, wie es vielleicht damals von Land zu Industrie war. Es gibt ein, zwei Figuren, die davon so ein bisschen träumen. Das ist der Al, der gerne in der Werkstatt sich verdingen möchte, und auf der anderen Seite der Conny, der auch so ein bisschen auch davon träumt, mit seiner Frau in die Stadt zu gehen, während die anderen, glaube ich, schon eher ein bisschen das ländliche Gebiet und eher in diesem Tagelöhner, Konstrukt landen. Aber es ist absehbar, dass das eigentlich nur eine Stufe auf dieser Treppe ist. Wenn wir uns anschauen, auch wie diese Ernten dort funktionieren, an einer Stelle gibt es ein Gespräch zwischen zwei Figuren, die sagen, so für die Aussaat, da braucht man einen Traktor und 9 Leute, das war's. Aber wenn dann die Ernte kommt, da brauchen die Tausende von Leuten. Aber die brauchen die halt für die Ernte. Und wenn die abgeerntet ist, dann war's das. Das heißt, diese Leute sind dann eigentlich, schieben sie diese Situation nur ein bisschen auf und können sich saisonell über Wasser halten, und werden über kurz oder lang das Lohnverhältnis auf jeden Fall eingehen müssen. Und dieser Zweck, der auch von Marx als die Reservearmee beschrieben wird, also immer eine bestimmte Arbeitslosenquote aufrechtzuerhalten, ganz zweckdienlich sein kann für den Preis der Arbeitskraft, kann das sehr zuträglich sein, wenn man eine Reservearmee immer da hat, Hartz-IV-Bürgergeld, wie das jetzt auch genannt wird, hat das auch eine klare Funktion, um eben möglichst günstige Personalkosten zu haben. Und das wird in Früchte des Zorns an vielen Stellen ganz, ganz deutlich. Diese Handzettel sind eigentlich eine Ausformulierung genau von diesem Vorgehen. Man braucht 1000 Pflücker exemplarisch, man lädt aber 10.000 ein. Diese 10.000 Leute brauchen alle dringend jeden Cent, um ihre Familie zu ernähren. Und dann fängt die Konkurrenz und das Drücken des Preises um die Arbeitskraft beginnt in diesem Prozess. Und das ist natürlich absolut im Interesse von den Eigentümern, die sich dann am Ende die rauspicken können, die ihre Arbeitskraft noch am günstigsten auf den Markt bringen. Das wird schon sehr, sehr drastisch dargestellt. Und das war auch dieser Punkt, auf den ich vorhin mit Floyd hinaus wollte. Floyd fragt, bevor er dann auch von den Polizisten angegriffen wird, ja, wie viel kriegen wir denn? Wie hoch ist denn unser Lohn? Wollen wir uns nicht auf was einigen? Also, ja, können doch einen Vertrag schließen. Aber das ist eben wieder dem Interesse des Kapitalisten, dessen Profit in direkter Abhängigkeit von einem möglichst günstigen Personalkosten steht. Und dieser Widerspruch auch, der zieht sich durch das gesamte Buch. Immer wieder, wie viel kriegen wir heute als Tageslohn? Wie viel landet heute bei uns in der Lohntüte? Ja, du hast die Handzettel angesprochen. Die sind natürlich ein furchtbares Mittel, um die Leute untereinander auszuspielen. Denn die Joes mit ihrer Naivität haben diese Handzettel in der Hand und deren Logik ist, es kostet doch Geld, solche Handzettel zu machen. Also muss ja Ja, schon stimmen, was da genau. drauf steht. Warum sollte Ja. jemand Geld dafür ausgeben, wenn er die Leute nicht braucht? Und aus diesem einfachen logischen Schluss sagen, gehen Sie diesen ganzen Weg nach Kalifornien hin, übersehen aber, dass natürlich, indem Sie sehr viele Handzettel drucken, wesentlich mehr als die Leute brauchen, Sie damit die Löhne drücken. Und das ist eigentlich das, wo Sie Ihren Profit rausschlagen oder womit Sie, warum es für Sie überhaupt gar kein Verlust ist, mehr von diesen Handzetteln zu drucken. Und ich glaube, es gibt auch eine Stelle in dem Buch, wo eine Figur auch ganz klar sagt, jetzt stell dir doch mal vor, jemand hat Arbeit zu vergeben und es kommt nur einer. Aber er braucht diesen Mann. Natürlich muss er ihm dann zahlen, was dieser Mann will. Aber stell dir vor, jemand hat Arbeit zu vergeben, und er braucht, was weiß ich, einen Mann und es kommen 100, dann kann er den Preis bestimmen. Und dieses Kräftegefälle, das wird auch sehr gut in diesem Roman deutlich. Ja, es zeichnet, finde ich, sehr deutlich dieses Bild, wie sehr auch der Arbeitsmarkt den Marktregeln unterworfen ist. Nämlich es gibt ein Angebot und es gibt eine Nachfrage. Und wenn die auf dem Arbeitsmarkt aufeinandertreffen, dann wird ein Preis dabei rauskommen. Und je höher ich das Angebot mache, ne, also je höher das Angebot, desto niedriger der Preis. Und genau das ist die Funktion von den Handzetteln. Ein möglichst hohes Angebot von der wahren Arbeitskraft. Und die wahre Arbeitskraft beziehen sie ja dann nicht nur aus Kalifornien, sondern sie gehen ja so weit und beziehen aus dem ganzen Land, wo die Leute eben auch durch den Dust Bowl in elendiger Not sind, um da das Angebot so groß wie möglich zu machen und möglichst niedrigen Preis. Die finale Logik ist natürlich möglichst hohen Profit für die Eigentümer durch niedrige Personalkosten. Ja. Und denken wir generell an die historische Situation, die ich am Anfang ein bisschen umrissen hat, wir sind sowieso schon in einer Wirtschaftskrise. Ja. Jetzt ist die Konkurrenz ist sowieso schon riesig auf dem Arbeitsmarkt. Und es gibt, was man aber noch hinzunehmen muss, zu dieser Formel Angebot-Nachfrage, ist natürlich auch die Monopolstellung, die die Banken und diese Viehgesellschaft, die du genannt hast, haben. Es gibt zum Beispiel auch eine Stelle, wo es einen Typen gibt, der hat eine kleine Farm und er will seine Arbeiter eigentlich ordentlich bezahlen, aber er kriegt Druck von der Monopolstellung der Banken, die ihm sagen, hör mal, du gibst denen jetzt nur 25 Cent oder du kriegst keine Kredite mehr von uns. Da sieht man auch, wie dort der Preis nicht etwas ist, was er sich einfach aussuchen kann, sondern dass es dort gesellschaftliche Kräfte und Gesetze gibt, die ihn dazu zwingen, ihn so zu setzen auch. Egal, ob er es gut findet oder schlecht findet. Genau, da wir ein bisschen auch mit Blick auf die Zeit, mit der Kulturstammtisch nicht immer 3 Stunden dauert. Grüße gehen raus an Kai Degenhardt. Würde ich sagen, wir sprechen noch mal kurz über Steinbeck. Ja, ich werde nur ein paar Sätze sagen, mich da kurz halten. Also ich habe jetzt auch keine Biografie von dem Mann gelesen. Der wurde 1902 geboren, 68 in New York gestorben, deutsch-irischer Abstammung. Ich glaube, der Vater war Ire und die Mutter deutsch. Er war Journalist, Kriegsberichterstatter im Zweiten Weltkrieg und eben Schriftsteller. Interessant und ich glaube, darauf kommt man auch, wenn man diesen Roman liest. Vorfrüchte des Zorns hat er 1936 eine Artikelserie über die enteigneten Wanderarbeiter oder die enteigneten Farmer geschrieben für die San Francisco News. Und er hat sie zum Teil da schon selbst begleitet. Also dem Buch ist auch eine Widmung vorangestellt, wo steht, Tom lebte es. Und Tom war, glaube ich, einer, der diesen staatlichen Camps gearbeitet hat und von dem er auch sehr viel erfahren und durch den er auch sehr viele Leute kennengelernt hat in diesem Kontext. Und man muss da einfach nochmal den Steinbeck wirklich loben. Also wenn man mich fragt, würde ich ihn, wenn ich mir sein Leben anschaue, der auch sehr humanistisch veranlagt, auch mir scheint von einer großen Liebe und Ehrfurcht den Menschen gegenüber irgendwie erfasst zu sein, ist aber ein großes Lob dabei, dass er einfach den Platz auf den Seiten diesen Leuten überlassen hat. Er hat sich, glaube ich, gar nicht so sehr mit seinen eigenen Ansichten und so eingemengt. Das kann man sagen, das ist ja dann nur Journalismus und eigentlich kein Roman. Das ist auch nicht richtig, weil wir haben schon über die Struktur gesprochen, wie komplex und wie sie auch durchdacht und gemacht wurde von ihm. Das ist nicht etwas, was man einfach so runtergeschrieben hat. Genau, also in der Hinsicht fand ich das ja sehr, sehr schön. Also man merkt so wirklich, er möchte, dass es um diese Leute geht und um deren Schicksal und um das Elend, was ihnen auch angetan wird. Womit wir zur Rezeption von dem Roman kommen, was auch sehr interessant ist, es gab natürlich Anfeindungen aus rein politischer Rechter und Großgrundbesitzer, die haben dann Steinbeck auch als einen Kommunisten bezeichnet. Es gab Verbote in Kalifornien für das Buch, es gab sogar Bücherverbrennungen. Hat sich aber alles nicht so lange gehalten. 1940 kam ja auch dann ein Film mit sehr bekannten Schauspielern. Er hat dann auch den Pulitzer-Preis bekommen und 62 dann irgendwann den Nobelpreis. Heute sagt man noch viel, Steinbeck sei ein New Deal-Autor. Den New Deal haben wir vorhin schon einmal erwähnt. War die Politik von Roosevelt, mehr staatliche Kontrollen und Subventionen in die Wirtschaft zu pumpen. Und soweit ich weiß, hat Steinbeck damit auch sympathisiert. Also sein Buch hat wirklich sehr große Wellen geschlagen. Auch in der amerikanischen Gesellschaft, es wurde viel darüber gesprochen. In dem Buch kommen ja auch immer wieder die Roten vor. Wie so eine, weiß ich nicht, schon fast ein bisschen mythisch so. Wer sind diese Roten eigentlich? Das bringt dann aber eine Figur, ja, ich würde nicht sagen auf den Punkt, aber er umreißt es zumindest ganz nett, indem er sagt, ja, ich habe mal gehört, ein Roter ist einer, der nicht 25 Cent arbeiten will, sondern der 30 Cent lohnen möchte. Und die Figuren auch in dem Buch lachen dann so ein bisschen, sagen, ja, da bin ich aber auch ein Roter. Und so im Prinzip hat man versucht, das Buch dann auch zu verunglimpfen. Gleichzeitig haben sich aber die Leute ganz klar mit diesen Forderungen und mit diesen Leuten solidarisiert. Also ich weiß nicht, wie ein Mensch diesen Roman lesen kann und dann sagen kann, so, ja, scheiß auf die Wanderarbeiter und die Jodes. So. Also es ist wirklich, wirklich ein hervorragender Roman. Ja. Zu Steinbeck hätte ich sonst jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Vielleicht nochmal zu dem Titel, der eine Referenz auf ein Bibelzitat ist. Da würde ich aber, glaube ich, gerne noch mal eine kurze Passage aus dem Roman vorlesen, wo die letzte Zeile eben dieses Zitat ist. Ja, Und dann würde ich klar. noch ein, zwei Sätze vermutlich erstmal dazu abschließend sagen. Lege ich mal los. Die Fäulnis breitet sich aus über den ganzen Staat und der süße Geruch ist eine große Sorge auf dem Land. Die Männer, die Bäume aufpfropfen und Samen groß und fruchtbar machen können, finden keine Möglichkeit, dass die hungernden Menschen das essen können, was sie gebaut haben. Menschen, die der Welt neue Früchte geschaffen haben, finden kein System, dass die Früchte gegessen werden können. Und der Misserfolg hängt wie eine große Sorge über dem Staat. Die Arbeit der Wurzeln der Weinstöcke, die Bäume musste zerstört werden, damit die Preise hoch bleiben. Und das ist das Traurigste, Bitterste von allem. Wagenladungen von Orangen, die weggeworfen werden. Die Leute kamen meilenweit, um sich die Früchte zu holen, aber das darf natürlich nicht sein. Wie würden Sie denn Orangen für 20 Cent das Dutzend kaufen, wenn Sie bloß herauszufahren und sie aufzulesen brauchen? Und Männer mit Schläuchen spritzen Petroleum auf die Orangen und sind wütend über das Verbrechen, wütend über die Leute, die gekommen sind, um sich die Orangen zu holen. 1 Million Hungernde, die Obst brauchen. Und über die goldenen Berge wird Petroleum gespritzt. Und der Geruch der Fäulnis erfüllt das Land. Sie verbrennen Kaffee als Feuerung in den Schiffen. Sie verbrennen Korn zur Heizung, denn es gibt ein gutes Feuer. Sie werfen Kartoffeln in die Flüsse und stellen an den Ufern Wachen auf, damit die hungrigen Leute sie nicht herausfischen können. Sie schlachten die Schweine und graben sie ein und lassen sie verfaulen und den Saft in die Erde sickern. Es gibt Verbrechen hier, die nicht zu schildern sind. Es gibt hier Leid, das Tränen selbst nicht sprechen lassen können. Es gibt hier Misserfolg, der alle unsere Bemühungen zunichte macht. Die fruchtbare Erde, die geraden Baumreihen, die starken Stämme und die reife Frucht. Und Kinder müssen sterben, weil die Orange ihren Profit nicht verlieren darf. Und die Leichenbeschauer müssen in den Totenschein schreiben, starb an Unterernährung, weil Nahrungsmittel verfaulen müssen. Die Leute kommen mit Netzen, um die Kartoffeln aus dem Fluss zu fischen, aber die Wächter verbieten es ihnen. Sie kommen in ratternden Wagen, um sich Orangen zu holen, aber die Orangen sind mit Petroleum bespritzt. Sie stehen still und sehen zu, wie die Kartoffeln vorbeischwimmen, hören die Schweine schreien, die in einem Graben geschlachtet und mit Ätzkalk bedeckt werden, sehen die Orangenberge zu einem fäulnis Brei zusammensinken und in den Augen der Hungernden steht ein wachsender Zorn. In den Herzen der Menschen wachsen die Früchte des Zorns und werden schwer, schwer und reif zur Ernte. Also hier sind wir natürlich schon auch mit einem systematischen Mechanismus des Kapitalismus auch konfrontiert, dass wenn die Preise so tief fallen, dass es sich für die Unternehmer nicht mehr rentiert, dass sie anfangen, das Essen und was auch immer sie verkaufen, einfach zu vernichten. Und dieser Destruktivcharakter, das ist, glaube ich, etwas, was hier für Steinberg auch nochmal etwas ist, was er vor allem anführen will oder für ihn so dieser letzte Nagel im Sarg ist, das, wo er, glaube ich, für sich auch gesagt hat, Humanistinnen überher, dass das einfach reicht. Und dieser letzte Satz mit den Früchten des Zorns und werden schwer und schwer und reif zur Ernte, darin sehe ich eigentlich auch so, was dieses Buch von uns möchte. Es möchte uns wütend machen. Wir sollen wütend werden über diese Empörung, aber wir sollen auch verstehen, warum es so ist. Verstehen auch, wogegen wir wütend werden und auch, was wir dagegen tun können. Und dieses dagegen tun können, wir haben über Tom und Casey gesprochen, liegt natürlich darin, uns mit denen, die in der gleichen Lage sind wie wir, mit unserer Klasse zu solidarisieren und zu organisieren. Dieser Roman ist ein Ort für unsere Wut und ein Wetzmesser, an dem wir unser Verstand auch schärfen können. Also, ich möchte es wirklich all unseren Zuhörern empfehlen. Ich danke dir, Kamil. Gerade diese letzte Passage hat mich auch noch mal sehr an etwas erinnert aus einem Film, und zwar aus Coole Wampe von 1932. In der letzten Szene stehen mehrere Akteure des Films, teilweise auch aus kommunistischen Zusammenhängen, in einer Bahn. Und einer der Gäste in dieser Bahnfahrt liest vor, dass mehrere Tonnen Kaffee verbrannt wurden, um eben den Preis zu senken. Also genau das, was du auch eben vorgetragen hast, hier von Steinbeck nochmal drastischer dargestellt. Aber diese Mechanismen, in dieser Coole Wampe entlädt sich nämlich auch ein Zorn, eine Unverständnis über diese Mechanismen, wie die Leute auch in Deutschland 1932, als Coole Wampe erschienen ist, mit der Arbeitslosenquote, mit der Verarmung, mit der Verelendung nicht zurechtkommen und trotzdem solche Zeitungsberichte lesen müssen, mit Mechanismen, die sie teilweise gar nicht nachvollziehen können und wenn sie sie nachvollziehen können, nur dieses System verachten können. Und so wird es Steinbeck auch gegangen sein, als er Früchte des Zorns geschrieben hat, zu begreifen, dass das System derartig destruktiv ist und dieser destruktive Charakter des Kapitalismus wirklich überwunden werden muss im Interesse der vielen. Die Überwindung des Kapitalismus entspricht dem Interesse der vielen. Es geht nicht um Reform, es geht nicht um Verbesserung innerhalb des Systems, sondern es gibt systemimmanente Mechanismen, die man hier überwinden muss. Das System an sich, die Grundregeln, die Profitlogik, über das wir eben schon gesprochen haben, dass der Profit der kapitalistischen Akteure direkt abhängig ist davon, wie sehr es ihm gelingt, den Preis oder die Personalkosten zu drücken. Und diese immanenten Mechanismen kann man nicht im Kapitalismus lösen. Das kann man nicht bei Coole Wampe und das können wir auch nicht bei Früchte des Zorns. Sondern die Kultur gibt uns hier immer wieder Beispiele an die Hand, die uns darauf verweisen, dass wir es systemimmanente begreifen müssen und nicht nur auch über Reform, aber vor allem halt eine Überwindung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse als Ziel ausformulieren müssen. Stimme ich dir voll und ganz zu. Wenn du schon bei Coole Wampe bist, gerade diese Szene auch in der Straßenbahn, die geht ja dann noch ein Stück weiter und dann diskutieren die darüber, was man machen kann, um diese Dinge zu verbessern. Und dann zeigt er eine auf verschiedene Leute in der Bahn und sagt dann so, der Mann da mit dem Stehkragen oder Zeitung, der wird die Welt nicht verändern. Die Frau da in diesem hübschen Kleid mit der Blume an dem Hut, die wird die Welt auch nicht verändern. Und dann zeigt er noch auf zwei, drei Leute und dann sagt der Typ, ja, aber wer wird sie denn verändern? Die, den sie nicht gefällt. Finde ich wunderbar. Ist auch wunderbar. Wunderbarer Film. Wer noch nicht Coole Wampe gesehen hat, auch mal angucken. Sehr sehenswert. Ist auch das Lied, wo zum ersten Mal das, jetzt will ich es nicht vertauschen, das Solidaritätslied oder das Einheitsfrontlied? Eins der beiden Lieder wird da quasi uraufgeführt. Das kann ich gerade aus dem Stegreif auch nicht sagen. Ich meine, es wäre das Einheitsfrontlied, aber ich werde es nochmal nachprüfen. Der Film übrigens, Früchte des Zorns, der ist ja nur 1 oder 2 Jahre nach der Buchveröffentlichung erschienen. Das ging ja Rille. Oder ein Jahr später. 39 war es, glaube ich, der Roman und 40 müsste sogar schon der Film gekommen. Irgendwie so um den Dreh rum. Und obwohl also wir haben es hier mit einem fast 500-seitigen Buch zu tun und nur einem 90-Minuten-Film. Der Film ist wirklich gut. Also es sind viele zentrale Punkte, kriegt der Film wirklich gut vermittelt. Also wer vielleicht nicht so lesebegeistert ist oder keine Zeit hat für Romane, der Film Früchte des Zorns in Schwarz-Weiß von 1940, 41, so in dem Dreh, ist wirklich hervorragend. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, der ist, ich habe ein bisschen reingeseppt und was ich gehört habe, auch da stimme ich dir schon zu. Nichtsdestotrotz würde ich mich dennoch für den Roman stark machen. Also schaut den Film, aber liest auch den Roman. Ich denke, gerade Literatur ist etwas, wo von allen Kunstgattungen, wo man die intimste Verhältnis aufmacht zwischen dem Lesenden und der Geschichte selbst auch. Man muss mehr hineinlegen. Wahrscheinlich als in anderen Medien. Man braucht mehr Konzentration, Geduld und Vorstellungskraft. Aber ich bin überzeugt davon, dass man dann am Ende auch mehr rauskriegt. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Okay, Kamil, hast du noch was Abschließendes? Vielleicht nur, was mir auch am Herzen liegen würde. Ich meine, wir haben viel davon schon besprochen und die systematischen Sachen herausgearbeitet von dem Roman, wo man sagen muss, okay, auch wir befinden uns in einer Gesellschaftsform, die so vorgeht in vielerlei Hinsicht. Also das ist mir wichtig zu unterstreichen und man kann das sogar noch enger zurren, wenn wir uns angucken, dass wir gerade in einer Klimakrise uns auch befinden, die ausgeht von einer völlig planlosen kapitalistischen Produktionsweise. Auch hier in Europa werden Erntehelfer immer noch bis heute ausgebeutet. Wir haben auch hier Monopole von großen Lebensmittelkonzernen, die vier großen Lebensmittelriesen hier in Deutschland, Rewe und so, die haben 85% des Marktes in der Hand. Und auch hier, das haben wir vielleicht nur am Rande erwähnt, entsteht dadurch auch extrem viel Ausländerfeindlichkeit. Also das ist Futter für die Rechten, dort mit diesen Dingen, diesen Mechanismen, die der Kapitalismus da auch immer wieder erzeugt, dort die Leute dann auch zu spalten und solche Feindbilder dabei auch irgendwie zu schaffen. Also Früchte des Zorns ist sowohl was es uns systematisch beibringt, großartig. Es ist in der Handlung historisch großartig, aber auch wirklich für unsere Zeit, gerade jetzt auch sehr aktuell. Früchte des Zorns zeigt auch diesen klassenspaltenden Charakter des Rassismus deutlich. Hier ist es quasi ein inner US-amerikanischer Rassismus, der sogar zur Geltung kommt zwischen der Bevölkerung von Kalifornien und der Ablehnung gegen den sogenannten Okies. Denn hier tritt wirklich ganz klar zur Geltung, wie sehr Rassismus als spaltendes Instrument nützlich sein kann für die herrschende Klasse. Ja. Kamil, ich danke dir vielmals, dass du heute da warst. Ja, ich danke dir, Haro. Es hat Hat mir Spaß Spaß, gemacht. mir auch. Es ist ein großartiges Buch. Es hat eine schöne Folge, hat mir viel Spaß gemacht, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Deine Leseproben haben mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe oder ich verspreche, Kamil war nicht das letzte Mal bei uns im Kulturstammtisch. Kamil kommt wieder, oder? Immer wieder gern. Immer wieder gern. Wir bequatschen uns mal, was der nächste Roman vielleicht wird, den wir gemeinsam lesen. Und dann bedanke ich mich vielmals bei allen, die zugehört haben. Nochmal vielen Dank, Kamil, an dich. Und dann hören wir uns das nächste Mal in der Kommunistenkneipe. Ciao. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und